aus ihnen schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach: Lasset sie doch.